Kinobilder aus dem zeitgenössischen Europa, in dem die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft und der Abstand zwischen oben und unten immer größer wird. Finanzkrise, Wirtschaftskrise und die Folgen. Die spanische Variante dieser Geschichte in Carlos Vermuts Film Magical Girl. Der Vater, Lehrer, arbeitslos seit einem halben Jahr, der seiner leukämiekranken sterbenden Tochter ihren letzten Wunsch erfüllen möchte. Sie hätte so gern das Kleid der Heldin aus ihrem Lieblingsanime. Luis muss dafür 7000 Euro auftreiben und führt uns auf seiner Odyssee durch ein Spanien, in dem der Kraftkern erodiert ist, verschwunden, sich aufgelöst hat. Soziale Erosion. Magical Girl von Carlos Vermut. Empfehlenswert. Auch der 50-jährige Arbeiter Thierry aus Stéphane Brisés Film Der Wert des Menschen ist arbeitslos. Was gesellschaftlich soziale Kälte bedeutet, wird in Der Wert des Menschen auf bedrückende Weise spürbar. Wenn Thierry online ein Bewerbungsgespräch führt, an dessen Ende ihm der Personalmanager versichert, Chance hätte er keine auf den Job, aber einen schönen Tag noch. Wenn die Bankfrau Thierry, der sich um einen Kredit von 2000 Euro bemüht, nebenbei der Dame lockt eine Provision, eine Lebensversicherung aufschwatzen will. Wenn Sie heute nicht über ausreichend Rücklagen verfügen, können Sie mit so einer Lebensversicherung beruhigter in die Zukunft blicken. Dann bekommt Thierry einen Job als Sicherheitsmann in einem Supermarkt. Stoisch erträgt der alte Gewerkschafter die entwürdigenden Rituale, die die Menschen erleiden müssen, wenn sie auch nur Kleinigkeiten stehlen. Irgendwann, als eine Kassiererin wegen eines minimalen Vergehens bestraft werden soll, wollt ihr mich jetzt wirklich melden wegen einer Treuekarte? Ich weiß es nicht. Erträgt Thierry das alles nicht mehr. Das Ende von Stéphane Brisés Film Der Wert des Menschen, allerdings weit entfernt von allen Hollywood-Klischees, steht für den Aufschrei eines Mannes, der auf seinem eigenen Wert besteht. Der César und der Preis als bester Darsteller in Cannes für Vincent Léandon vollkommen berechtigt. Was für eine Figur, dieser Thierry. Was für eine Stärke in der Verzweiflung. Was für ein moderner Sisyphus. Der Wert des Menschen von Stéphane Brisé, herausragend. Kip Anderson beim Interview mit Vertretern der kalifornischen Wasserbehörde. Ich habe immer wieder gehört, dass durch die Nutzviehhaltung sehr viel Wasser verbraucht wird. Wie groß ist deren Rolle in Bezug auf Wasserverbrauch und Umweltverschmutzung? Jetzt kommt eine sehr lange Pause. Und, bitte? Das ist nicht mein Fachgebiet. Aber mit dem Abwiegeln stehen die beiden Wasserfachleute in Kip Andersons und Keegan Coons Dokumentarfilm Cowspiracy nicht allein da. Eine Studie des World Watch Institutes kommt zu dem Ergebnis, dass 51% aller freigesetzten Treibhausgase auf die Nutztierhaltung zurückgehen. Das heißt mit anderen Worten, dass die Agrarindustrie für mehr ausgestoßene Klimagase verantwortlich ist als der gesamte Transportsektor. Doch diese Erkenntnis wird nicht nur von den Vertretern der Industrie verschwiegen, sondern erstaunlicherweise auch von vielen großen Umweltschutzorganisationen in den USA. Das schockierte mich. Wieso stand nichts davon auf ihrer Startseite? Die Dokumentation Cowspiracy macht deutlich, wie die großen Umweltschutzverbände, nicht nur in den USA, zu Unternehmen geworden sind, die ihr Klientel, soll heißen ihre Spender, nicht vergrätzen wollen. Denn möchten die wirklich gerne hören, dass der Verzicht auf Fleischkonsum den Planeten besser schützt als Wassersparen oder Fahrradfahren? Das Desaster, das die Grünen vor 3 Jahren mit ihrer Forderung nach einem Veggie-Day erlitten, spricht auch hierzulande Bände. Die Doku Cowspiracy sticht, je nach Gusto, in ein Wespennest oder eine Eiterbeule. Cowspiracy von Kip Anderson und Keegan Coon, bei uns als DVD erschienen oder auch als Stream verfügbar, herausragend. Oh Gott, schon die erste Begegnung. Das heißt Jean. Eloi, mein Sohn. Ich nenne ihn Lolo. Guten Abend, Eloi. Jean-René, hallo. Ich freue mich sehr. Jean-René? Ja. Pariserin Violette, schon ziemlich über 40, verliebt sich in den Informatiker aus der Provinz. Der 19-jährige Sohnemann Lolo unternimmt hingegen alles, um der Mutter den neuen Lover mit Bösartigkeiten abspenstig zu machen. Bist du blind oder was? Er ist ein hässlicher Vogel. Lolo, 3 ist einer zu viel. Julie Delpys 6. Regiearbeit ist eine gut geölte Komödienmaschine, in der alle Darsteller, Julie Delpy als Mutter, Danny Boone als ihr Neuer und Vincent Lacoste als Lolo, solide, aber gemäß des gesamten Films ohne Überraschungen spielen. Aber zu ein bisschen Kicherndem Eskapismus reicht es allemal. Lolo, drei ist einer zu viel, von Julie Delpy annehmbar.